Nur kann man sich leider an kleinen Schritten nicht gut begeistern, während utopische Verheißungen zünden und die Massen in Schwung bringen. Außerdem sind sie so selbstverständlich, dass nur ein Idiot oder ein heimtückischer Mensch sich ihnen widersetzen würde. Die vielleicht klassischste Patentlösung aller Probleme des Allgemeinwohls geht wohl auf Platon zurück. Für ihn ist der Philosoph nicht mehr der sokratische Sucher nach Wahrheit, sondern er hat sie. Anders ausgedrückt, er ist der Seher der göttlichen Ordnung, die der dumpfen Masse verborgen bleibt. Wer ist daher berufener als er, über die Geschicke der Menschheit und des Staates zu herrschen? Und wie Karl Popper es an vielen Stellen seines Werks betont, lässt Platon wenig Zweifel darüber, dass er sich im Besitze der Wahrheit wähnte. Was hochinteressant ist, auch vom therapeutischen her oder vom pathologischen her, wenn Sie wollen, ist, dass Platon vom Tyrannen von Syrakus die Chance erhielt, jenes Staatswesen in sein ideales Staatswesen zu übertragen. Platon musste nach ungefähr 2 Jahren abreisen und erklärte sein Scheitern mit der Unfähigkeit der Syrakuser, sich seinen Ideen gegenüber zu öffnen. Was aus diesem ganzen Denken folgt, ist von unausweichlicher Logik, die Platon selbst im Staat und in den Gesetzen ungeniert darlegt. Zum Beispiel, mit dem Wissen des Weisesten um die ewige Wahrheit ist es nicht getan. Sie muss den Unwissenden vermittelt werden. Wenn nötig, auch gegen deren Willen. Das berechtigt den Philosophenkönig, auch Unwahrheiten in den Dienst der Wahrheit zu stellen. Jede individuelle Auslegung der Wahrheit muss unterdrückt werden. Platon empfiehlt zu diesem Zweck Institutionen, die der Inquisition und den Konzentrationslagern in jeder Hinsicht entsprechen. Eine Rasse von Menschen muss herangezüchtet werden, die vorbehaltslos hinter dem Führer, dem Philosophenkönig, stehen. Wo gehobelt wird, fliegen eben Späne, lautet die totalitäre Apologie der unmenschlichen Folgen solcher Endlösungen. Das Grauenhafte ist, dass die hier nur dilettantisch angedeuteten Auswüchse eben nicht Abweichungen von der reinen Lehre oder Denkfehler sind, sondern dass sie sich nahtlos und logisch zwingend aus der an sich durchaus einleuchtenden These ergeben, dass zum Wohlergehen aller der Weiseste uneingeschränkt herrschen solle. Aber schon die Wahl des Weisesten erzeugt eine Paradoxie. Wer entscheidet darüber, wer der Weiseste ist? Ein Superweiser? Aber wenn es den gibt, dann müsste er auch über den Weisen herrschen. Oder die weniger Weisen, die gerade ihrer unvollkommenen Weisheit wegen sich nie darauf einigen könnten, wer der Weiseste unter ihnen ist. Oder welcher anständige Mensch würde sich nicht voll und ganz zu einer so idealen Lösung aller gesellschaftlichen Probleme bekennen wie der Losung für jeden, was er braucht, von jedem, was er kann. Klingt herrlich. Das Malheur ist nur, dass diese Lösung einen Überfluss an Gütern voraussetzt, der bisher noch nirgends erreicht wurde. Und zweitens wieder irgendwelche Weisen, die irgendwie und selbstverständlich allgemein verpflichtend entscheiden, was wer braucht und was wer kann. Wenn nämlich der Betreffende, oder besser gesagt der Betroffene, nicht derselben Meinung ist, so stimmt es mit ihm nicht und nicht mit der ein für alle Mal festgelegten Wahrheit der Ideologie.